Abschnitt 3 aus Nicholas Nickleby, Band 6, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 49. Kapitel, Teil 1, verzeichnet die weiteren Schritte der Familie Nickleby sowie den weiteren Verlauf des Abenteuers mit dem Herrn in den Kniekurzen. Während Nicholas vertieft in den einen großen Gegenstand, der ihn in der letzten Zeit gefesselt, seine Mußestunden mit Gedanken an Madeleine Bray und Ausführung der Aufträge ausfüllte, welche ihm infolge der Sorgsamkeit Bruder Charles um die junge Dame oblag, während er Madeleine aber und abermals mit immer größerer Gefahr für seinen Seelenfrieden und unter immer stärkerem Wanken seiner hochfliegenden Entschlüsse sah, führten seine Mutter und Schwester ihr stilles und friedliches Leben fort und wurden durch keine andere Sorgen als die beunruhigt, welche aus gewissen ängstigenden Versuchen Mr. Snawleys, seinen Sohn in die Gewalt zu bekommen, und aus dem Gesundheitszustand des Smikes entsprangen, der bei ihnen nicht selten die lebhaftesten Befürchtungen hervorrief. Freilich war es keine Klage, kein Murren des Armen selbst, wodurch sie in Unruhe versetzt worden wären. Sein Eifer, alle möglichen kleinen Dienste zu leisten, blieb sich stets gleich. Er war stets bemüht, die Güte seiner Wohltäter durch eine heitere Miene zu vergelten, und so würden minder Teilnehmende wohl nichts an ihm wahrgenommen haben, was Veranlassung zu bösen Ahnungen gegeben hätte. Allein es gab Zeiten, und zwar oft genug, wo aus seinen Augen ein zu unnatürlicher Glanz leuchtete, seine hohlen Wangen sich zu sehr röteten, wo er zu schwer atmete und zu erschöpft war, als dass es seinen Freunden hätte entgehen können. Es gibt eine Krankheit, die gleichsam ihr Opfer zum Tode bereitet, indem sie es verschönt und doch seinem Antlitze unheimliche Anzeichen dessen, was da kommen soll, aufdrückt. Eine schreckliche Krankheit, in deren Fortschreiten der Kampf zwischen Seele und Leib so allmählich, still, feierlich anwächst, als das Endergebnis gewiss ist, der sterbliche Teil mit jedem Tage, jeder Stunde mehr und mehr hinschwindet, so dass der Geist nur ein neues Stadium des irdischen Lebens zu beginnen scheint, sich leichter und entfesselter fühlt, indem seine Bürde leichter wird und die Unsterblichkeit dem Ahnungsvollen näher und näher tritt. Eine Krankheit, bei welcher Tod und Leben so seltsam vermischt sind, dass der Tod die Glut und Farbe des Lebens und das Leben die gespenstische, gräuliche Gestalt des Todes annimmt. Eine Krankheit, welche kein Arzt jemals heilte und Gesundheit nie abwendete, der auch die Armut nimmer entrinnt, die jetzt mit Riesenschritten fortdrängt, jetzt träg und zögernd weiterschreitet, doch langsam oder schnell stets dasselbe gewisse, unfehlbare Ziel erreicht. Nicholas hatte mit einer fernen Ahnung dieser Krankheit, obwohl er sie sich nicht einmal selbst gestand, seinen treuen Gefährten bereits zu einem Arzte von großem Rufe geführt. Der Heilkünstler erklärte, dass kein Grund zu Besorgnissen für die nächste Zukunft vorhanden sei, dass kein Symptom auf das Schlimmste mit Gewissheit zu schließen nötige, dass man immer noch hoffen dürfe, obwohl die Konstitution des Patienten in dessen Kinderjahren bedeutend geschwächt und beschädigt wäre. Mehr konnte er nicht sagen. Smike schien indes nicht kränker zu werden, und da sich sein schlechtes Befinden leicht aus der Aufregung und dem Schrecken erklären ließ, den er gehabt, so beruhigte sich Nicholas mit der Hoffnung, dass sein unglücklicher Freund bald wiederhergestellt sein würde. Seine Mutter und Schwester teilten diese Hoffnung, und da der Gegenstand ihrer gemeinschaftlichen Sorge selbst keine Unruhe zu empfinden schien, sondern täglich mit stillem Lächeln versicherte, dass er sich wohler als am vorhergehenden Tage fühle, so schwand ihre Bekümmernis und allgemeine Heiterkeit kehrte allmählich wieder. Wohl tausend und wieder tausend Male gedachte Nicholas in seinen späteren Jahren dieser Zeit, und traten ihre stillen, gemütlichen Szenen so lebhaft wieder vor seine Seele, als ob sie sich wahrhaft wiederholten. Wie oft im Dämmerlichte eines Sommerabends oder am prasselnden Kaminfeuer zur Winterzeit, doch dann weder so oft noch so trüb, schweiften seine Gedanken zurück zu diesen alten Tagen und weilten mit süßer Wehmut bei den Erinnerungen, welche zahllos beim Andenken an dieselben in ihm aufstiegen. Das kleine Zimmer, in welchem er oft mit den Seinigen nach Dunkelwerden gesessen und Aussichten einer glücklichen Zukunft besprochen, Käthchens süße Stimme und fröhliches Gelächter, wenn sie nicht daheim war und erwartet wurde, die Stille, welche nur etwas unterbrochen wurde, um zu sagen, wie langsam die Stunden hinschlichen ohne sie, die Freude, womit der arme Smike aus seinem dunklen Winkel aufsprang und hinauseilte, um sie einzulassen, und die Tränen, welche alle dann oft genug halb verwundert in seinen Augen glänzen sahen, da er so froh und glücklich war. Jeder kleine Vorfall und sogar unbedeutende Worte oder Blicke jener alten Zeit, in ihr kaum beachtet, nun aber nach vergessenen, drängenden Geschäften, Mühen, Sorgen, mit Leben voller Deutlichkeit hervortauchend, das alles kehrte tausendmal seinem Gedächtnisse zurück. Grüne Zweige und Blätter der lieben vergangenen Zeit rauschten ihm über den bestäubten Gräbern vieler Jahre. Aber auch anderer erinnerte er sich, wenn er also seiner Lieben gedachte, und gar vieles änderte sich noch vor dieser Zeit der Erinnerungen. Eine für den Zweck unserer Erzählung notwendige Betrachtung. Unserer Erzählung, welche jetzt sofort in ihren gewöhnlichen Lauf wieder einlenkt, ihrem Ziele festen, gemessenen Schrittes entgegengeht, nichts im Voraus hinwegnehmen mag und sich sorglich aller Abschweifungen enthält. Wenn die Gebrüder Wohlgemut Nikolas, sobald sie ihn ihres Vertrauens würdig gefunden, täglich neue und zwar substanzielle Beweise ihres Wohlwollens gaben, so vergaßen sie auch der seinigen keineswegs. Durch manchfache kleine, stets nützliche Geschenke an Mrs. Nickleby wurde die Wohnung der Familie immer behaglicher, immer mehr verschönert. Käthchens kleiner Reichtum an Schmucksachen wurde ordentlich glänzend, und was Gesellschaft betraf, wenn es einmal nicht geschah, dass Bruder Charles und Bruder Red sonntags wenigstens auf ein paar Minuten einsprachen oder einen Wochenabend kamen, so verfehlte doch Mr. Tim Linkinwater, der in seinem ganzen Leben kaum ein halbes Dutzend andere Bekanntschaften gemacht hatte und an seinen neuen Freunden einen Gefallen fand, wie ihn Worte nicht auszudrücken vermögen, auf seinen Abendspaziergängen niemals einzukehren, während Mr. Frank Wohlgemut infolge einer merkwürdigen Verknüpfung der Umstände wenigstens dreimal wöchentlich in Geschäften vorübergehen musste. »Er ist der aufmerksamste junge Mann, Käthchen, den ich für meine Person in meinem ganzen Leben gesehen habe«, sagte Mrs. Nickleby zu ihrer Tochter, nachdem sie eines Abends Frank des Längeren und Breiteren gelobt und Käthchen unterdessen in vollkommenem Stillschweigen dagesessen hatte. »Mein Himmel«, fuhr sie fort, »wie rot du auf einmal geworden bist!« »Was Sie doch für Einbildungen haben, Mutter«, erwiderte Käthchen. »Nein, nein, Kind, ich bin meiner Sache vollkommen gewiss. Du sahest ganz ungewöhnlich rot aus. Doch gleich viel, da es jetzt vorüber ist. Wovon sprachen wir doch? Ah, von Mr. Frank. Ich habe nie, niemals eine solche Aufmerksamkeit gesehen.« »Das kann doch Ihr Ernst nicht sein«, entgegnete Käthchen abermals und dieses Mal ohne allen Zweifel errötend. »Nicht mein Ernst«, rief ihre Mutter aus, »warum denn nicht, liebes Kind? Ich habe nie mehr im Ernst gesprochen. Ich sage und wiederhole es, seine Höflichkeit und Aufmerksamkeit gegen mich ist das Erfreulichste und Angenehmste, was mir seit langer Zeit begegnet ist. Ein solches Benehmen ist bei jungen Männern nicht gar zu häufig und fällt daher auch um so mehr auf.« »Ah, Aufmerksamkeit gegen Sie«, fiel Käthchen rasch ein. »Oh ja, aber Käthchen, was für ein sonderbares Mädchen du bist«, sagte Mrs. Nickleby. »War denn anzunehmen, dass ich von seiner Aufmerksamkeit gegen sonst jemand sprechen würde? Ich muss wirklich sagen, dass es mich ordentlich betrübt zu denken, dass er in ein deutsches Frauenzimmer verliebt sein könnte. Er hat sehr bestimmt erklärt, es wäre nicht der Fall. Entsinnen Sie sich nicht, dass er dies an dem ersten Abende, wo er bei uns war, sagte? Außerdem aber, warum sollten wir uns darüber betrüben, wenn es der Fall wäre? Was geht es uns an, Mutter? Uns geht es freilich nicht an, aber ich gestehe, mich einigermaßen. Ich habe es gern, dass Engländer, ganze Engländer und nicht halb Englisch, halb ich weiß nicht was sind. Wenn er das nächste Mal kommt, werde ich ihm ohne alle Umstände sagen, ich wünschte, dass er eine Landsmännin heirate und will dann doch sehen, was er erwidert. Um alles in der Welt, Mutter, tun Sie das nicht, sagte Käthchen hastig. Bedenken Sie doch, wie... Nun, wie denn? Entgegnete Mrs. Nickleby, sie höchst erstaunt anblickend. Bevor Käthchen noch irgendetwas erwidert hatte, verkündete ein kurioser kleiner Doppelschlag an der Haustür die Ankunft Miss La Creevys, und als Miss La Creevy eintrat, vergaß Mrs. Nickleby, so disputierbegierig sie auch gewesen war, die ganze Sache über einer Flut von Gedanken, die sich auf das Fuhrwerk bezogen, in welchem die Malerin angekommen. Sie meinte nämlich, der Mann, der die letztere gefahren, müsste entweder der Mann in Hemdärmeln oder der Mann mit dem schwarz unterlaufenden Auge gewesen sein. Wär er aber auch gewesen, er hätte den Sonnenschirm nicht gefunden, den sie vorige Woche in der Kutsche stehen lassen. Er hätte ohne allen Zweifel unterwegs lange angehalten oder vielleicht, wenn sämtliche Plätze besetzt gewesen wären, sich überhaupt nicht aufgehalten, und Miss La Creevy müsste endlich Nicholas begegnet sein. »Ich habe ihn nicht mit Augen gesehen«, erwiderte die kleine Malerin, »sah aber die gute alte Seele, Mr. Linkinwater.« »Ich stehe dafür, auf seinem Abendspaziergang«, fiel Mrs. Nickleby ein, »oder auf dem Wege zu uns, um ein wenig auszuruhen, ehe er in die City zurückkehrt.« »Das glaube ich auch«, bemerkte Miss La Creevy, »besonders da der junge Mr. Wohlgemut bei ihm war.« »Das ist ja doch aber kein Grund, weshalb Mr. Linkinwater zu uns kommen sollte«, wendete Käthchen ein. »Ei, warum denn nicht, Liebe«, entgegnete Miss La Creevy. »Mr. Frank ist für einen jungen Mann kein sehr großer Fußgänger, und ich habe bemerkt, dass er gewöhnlich ermüdet ist und einer bedeutend langen Rast bedarf, wenn ihn seine Füße bis hierher getragen haben. Aber wo ist denn mein junger Freund?« setzte sie, nachdem sie Käthchen schalkhaft angeblickt umherschauend hinzu. »Er ist doch nicht abermals entführt worden?« »Ah, wo ist Mr. Smike?« fragte Mrs. Nickleby. »Er war noch diesen Augenblick hier.« Man fragte nach und hörte zum unbegrenzten Erstaunen der guten Dame, dass sich Smike soeben zu Bette begeben hatte. »Wahrhaftig«, sagte Mrs. Nickleby, »er ist doch ein höchst wunderlicher Kauz. Vorigen Dienstag, war es Dienstag? Ja, ganz bestimmt. Du entsinnst dich, liebes Käthchen, gerade das letzte Mal, als der junge Mr. Wohlgemut hier war. Vorigen Dienstagabend verschwand er auf dieselbe rätselhafte Weise in demselben Augenblicke, wo an der Haustür geklopft wurde. Das kann der Grund nicht sein, dass ihm Gesellschaft unlieb wäre, denn er hat jedermann gern, der zu Nicholas Freunden gehört, was ohne Frage bei dem jungen Wohlgemut der Fall ist. Und das Sonderbarste von allem ist das, dass er nicht zu Bette geht. Er kann es also nicht deshalb tun, weil er müde ist. Ich weiß, dass er sich nicht niederlegt, denn mein Schlafzimmer stößt an das seinige, und als ich vorigen Dienstag mehrere Stunden nach ihm hinaufging, sah ich, dass er noch nicht einmal die Schuhe ausgezogen, und da er kein Licht hatte, so musste er die ganze Zeit im Dunkeln gesessen und Grillen gefangen haben. Auf mein Wort, da ich nun darüber nachdenke, kommt es mir äußerst rätselhaft vor.« Ihre Zuhörerinnen pflichteten ihr nicht bei, sondern blieben vollkommen stumm, sei es, dass sie nicht wussten, was sie sagen sollten oder nicht unterbrechen mochten. Mrs. Nickleby verfolgte daher den Faden ihrer Betrachtungen ganz nach ihrer eigenen Weise. »Ich will hoffen«, sagte sie, »dass dieses unerklärliche Benehmen nicht der Anfang davon ist, dass er sich zu Bette legt und sein ganzes Leben lang darin liegen bleibt, wie die durstige Frau von Tutbury.« Anmerkung des Übersetzers, ein Frauenzimmer, das vor längerer Zeit in London großes Aufsehen dadurch erregte, dass es ungeheure Quantitäten Wasser trank, wie ein Pferd hieß es zu jener Zeit, oder der Geist in der Hahnengasse, Anmerkung des Übersetzers, ein sogenannter Klopfgeist. Ein Mädchen in der Hahnengasse in London gab vor, mit einem solchen zu verkehren, und viele ließen sich eine lange Zeit hindurch täuschen, unter jenen sogar Dr. Johnson. Oder andere sonderbare Exemplare dieser Art. Eins davon stand in einer gewissen Verbindung mit unserer Familie. Ich kann ein paar alte Briefe nachsehen, die ich oben habe, weiß aber jetzt nicht, ob es mein Urgroßvater war, der mit dem Geister aus der Hahnengasse in die Schule ging, oder die durstige Frau von Tutbury, die mit meiner Großmutter die Schule besuchte. Sie müssen es natürlich wissen, Miss La Creevy. Wer war es, der auf das, was der Geistliche sagte, nicht hören wollte? Ich glaube, der Geist in der Hahnengasse. »Dann zweifle ich gar nicht mehr«, fuhr Mrs. Nickleby fort, »dass er es war, mit dem mein Urgroßvater in die Schule gegangen ist, denn ich entsinne mich genau, dass sein Lehrer ein Dissenter war, was den Schlüssel dazu gibt, dass sich der Geist aus der Hahnengasse, als er groß geworden, so unschicklich gegen den Geistlichen benahm.« »Einen Geist erziehen, ich meine, Kind«, alle weiteren Betrachtungen über dieses furchtbare Thema wurden jedoch durch die Ankunft Mr. Linkinwaters und Mr. Frank Wohlgemuths ein Ende gemacht, über deren Empfang Mrs. Nickleby sogleich alles andere gänzlich vergaß. »Es tut mir leid, dass Nicholas nicht zu Hause ist«, sagte sie. »Liebes Kätchen, du musst sowohl Nicholas als du selbst sein.« »Miss Nickleby braucht nur, sie selbst zu sein«, sagte Frank, »wenn ich mir die Kühnheit erlauben darf, ich widersetze mich jeder Umwandlung von ihrer Seite.« »Dann soll sie jedenfalls in Sie dringen zu verweilen«, versetzte Mrs. Nickleby. »Mr. Linkinwater sagt 10 Minuten. Allein ich kann sie so bald nicht wieder fortlassen. Ich weiß, Nicholas würde sehr böse darüber sein. Liebes Kätchen«, sie winkte, blinzelte und stirnrunzelte so lange und extra bedeutsam, dass Kätchen nicht umhin konnte, Folge zu leisten und auch ihrerseits die Besucher zu bitten, noch länger verweilen zu wollen. Außerdem gab sich in dem Wesen der jüngeren Dame eine gewisse Verlegenheit kund, die sogar von Mrs. Nickleby sofort bemerkt wurde, im Übrigen aber so weit entfernt war, der Anmut des Ersteren Abbruch zu tun, als die Röte, die sie Kätchens Wangen mitteilte, die Schönheit derselben zu vermindern, imstande war. Da die gescheite Matrone indes nicht sehr spekulativen Sinnes war, sofern ihre Spekulationen nicht wohl in Worte gekleidet und laut ausgesprochen werden konnten, so schrieb sie die Ursache dem Umstande zu, dass Kätchen nicht ihr bestes Kleid angelegt habe. »Obwohl sie wahrhaftig nie besser ausgesehen hat«, wie Mrs. Nickleby zugleich bei sich selber sprach. Nachdem sie die Frage auf diese Weise in das Reine gebracht und sich auf das Wohlgefälligste gesagt hatte, dass ihre Annahme in diesem Falle wie in allen anderen nicht verfehlen könne, die richtige zu sein, dachte sie nicht weiter daran und wünschte sich innerlich Glück zu ihrer Klugheit und ihrem Scharfblicke. Nicholas kam nicht und auch Smike erschien nicht wieder. Allein weder das eine noch das andere hatte, um die Wahrheit zu sagen, bedeutenden Einfluss auf die kleine Gesellschaft, welche sich in der möglichst besten Laune befand. Es entspann sich ein ordentliches, kleines, verliebtes Scharmuzieren zwischen Miss La Creevy und Tim Linkinwater, der 1000 spaßhafte und muntere Dinge sagte und nach sogar galant wurde, um nicht zu sagen zärtlich. Die kleine Miss ihrerseits zeigte eine selbst bei ihr seltene wohlbehagliche Lebhaftigkeit und zog Tim so sehr erfolgreich damit auf, sein Leben lang ein Hagestolz geblieben zu sein, dass sich Tim endlich bewogen fand zu erklären, er wüsste in der Tat nicht, ob er nicht auch jetzt noch seine Lage verändern würde, wenn er nur eine Dame auftreiben könnte, die ihn haben wollte. Miss La Creevy empfahl ihm auf das Eifrigste eine Dame, von der sie die Überzeugung hätte, dass sie für Mr. Linkinwater ganz genau passen würde und ein recht artiges Vermögen besäße, welche letztere Befähigung indes sehr wenig Eindruck auf Tim machte, welcher mannhaft beteuerte, dass ihm an Geld und Gut nichts läge, sondern dass wahrhafter innerer Wert und ein heiterer Sinn die Eigenschaften wären, die ein Mann bei seiner Lebensgefährtin suchen müsse, und dass er, wenn es daran nicht mangle, bei seinen mäßigen Bedürfnissen Geld genug haben dürfte. Diese Erklärung wurde für so ehrenhaft erachtet, dass Mrs. Nickleby und Miss La Creevy Tim nicht genug zu preisen wussten, was Tim wiederum zu noch anderen Erklärungen anfeuerte, die mit nicht minderem Beifalle aufgenommen wurden, da sie gleichfalls seine uneigennützige Gesinnung und große Ergebenheit gegen das schöne Geschlecht offenbarten. Dazu wurde die ganze Unterhaltung mit einem so komischen Gemische von Scherz und Ernst geführt und veranlasste so viel Gelächter, dass sie alle in eine ausnehmende Heiterkeit versetzt wurden. Kätchen pflegte daheim die Seele der Unterhaltung zu sein, war aber dieses Mal ungewöhnlich schweigsam. Vielleicht, weil Tim und Miss La Creevy so sehr gesprächig waren, hielt sich fern von den Redenden, schaute am Fenster sitzend gedankenvoll in die eintretende Dämmerung hinaus und freute sich der stillen Abendschöne, welche für Frank kaum mindere Reize zu haben schien, der sich der Einsamen allmählich näherte und sich endlich zu ihr setzte. Über einen Sommerabend lässt sich ohne Zweifel sehr viel Artiges sagen, und es wird ohne Zweifel am besten mit leiser Stimme gesagt, welche der friedlich süßen Zeit am angemessensten ist, auch wird durch viele liebreizende Lippen klärlich bezeugt, dass lediglich in der Stunde die Ursache liegt, wenn jetzt lange Pausen eintreten, dann ein paar eifrige Worte gesprochen werden, dann abermals Stillschweigen entsteht, dass, wie es auch zugehen mag, dennoch kein Stillschweigen zu sein scheint, wenn von Zeit zu Zeit ein Gesicht plötzlich abgewendet wird oder Blicke auf den Boden geheftet werden, wenn von geringeren Dingen abgesehen eine gewisse Abneigung da wieder das Licht gebracht werde und eine Tendenz hinzukömmt, Stunden mit Minuten zu verwechseln. Auch ist nicht der fernste Grund vorhanden, weshalb Mrs. Nickleby Verwunderung hätte bezeigen sollen, dass Kätchen trotz ihrer guten Augen, als endlich Licht gebracht war, dasselbe nicht ertragen konnte, dass sie durch das Fenster schauen und sogar das Zimmer auf einige Zeit verlassen musste, denn wenn man eine lange Zeit im Dunkeln gesessen hat, so blendet das Licht in der Tat bedeutend, und nichts kann natürlicher sein als Folgen der bezeichneten Art, wie allen wohlunterrichteten jungen Leuten sattsam bekannt ist. Und was das betrifft, so ist oder war es einst auch allen alten Leuten bekannt, nur dass sie diese und ähnliche Dinge bisweilen vergessen, was wirklich recht schade ist. Die gute Mrs. Nickleby sollte indes noch andere Verwunderungsgründe bekommen, denn als man sich zu Tisch gesetzt, hatte Kätchen nicht die mindeste Esslust, was so beunruhigend war, dass nicht zu sagen ist, zu welch unerklärlichen Redekunsterweisungen die vortreffliche alte Dame durch ihre Besorgnisse veranlasst worden sein möchte, wenn die allgemeine Aufmerksamkeit nicht durch ein plötzliches, äußerst befremdliches und ungewöhnliches Geräusch erregt worden wäre, das, wie die blasse und zitternde Aufwärterin erklärte und allen in der Tat einleuchtete, aus dem Kamine des anstoßenden Zimmers zu dringen schien, durch welchen es gedämpft wurde, ohne doch eben leise zu sein. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 1. November 2024.